Tour. Met ta langue, comme ça, c'est bon. Dieser Legato-Linie raus. Bevor du reingekommen bist, das kann ich dir schon sagen, es würde dir viel entgehen, noch dazu, wo du drinnen bist, dich so eingehört hast. Jetzt ist die Frage nur für mich, wie es weitergehen soll. Nach meiner Schätzung fehlen noch circa 16, nein, 13, 7 ab hier bis zu der nächsten kleinen Zäsur. Gar nicht so reden von den vielen, die noch so kommen werden, über die Noten gemorgen, damit es geht. Hier ist viel los, de facto aber nicht. Froh zu sein, wer darf es, wenn ich in der Tat Welt aus Tono, Opposition und Rat. Ruhig, Blut, oberstes Gebot versteht sich und nicht den Nervenverlust. Mit dem Kopf durch die Wand, Kopf vor der Zahl. Entschuldigen Sie, die Musik versteht mich nicht. Wieder holt es sich nur oder tut es so, als ob eine absteigende unterbrochen. Noten, Hals, der Kopf in dem Ohr und das so linke Kopf, denn Kraft des Materials im Kampf mit dem Material gegen. Ungesunde Ungerammtheit, unangenehme Unendlichkeit und unter unerhörten Umständen unsachgemäß, ultra ungemein, unechte Unzurechnungsfähigkeit, unfaire, ungenaue, undine, unfair, ungezügelt, ungeradeaus. Wir Töne stehen immer gut und schön hintereinander. Und keiner darf den Platz mit dem anderen tauschen. Wir sind unter uns, gibt es nur Töne, wir sind unter uns, gibt es nur Reprise, Replik, Repetition, Reputation, Resonanz, Revue. Der große Sprung, jetzt mit Anlauf. Das L2-mal Vertonung funktioniert nicht. Freiheit für Stimme, Solisten und Instrumente. Es ist unmöglich, sich zu langweilen. Was erwartet mein Sturm in Wasserglas? Halb wohl, halb leer, ohne Gewehr, Klangmaterial. Viel an der Zahl, aufsteigende Lieder sind vielleicht ein Irrtum, weil ein Blatt im Rad. Warum so viel Aufwand für nichts? Thank you. Zunge brennt. Mitten ins Gesicht, mitten direkt ins Gesicht, die Augen hättest du antworten schon. Ich frag dich, wie plötzlich die Zunge brennt. Ein Wort, das andere gedacht, schon auf die Zunge, mitten ins Gesicht zusammenfällt, in Grund und ins Boden, das Worte das. Das Worte das. Das Worte das. Die Zunge brennt. Mitten ins Gesicht. Mitten ins Gesicht. Mitten ins Gesicht. Augen hättest du die Augen. Mitten ins Gesicht. Die Augen hättest du Zunge brennt. Ein Wort, das andere gedacht, schon auf die Zunge. Mitten ins Gesicht zusammenfällt, in Grund und Boden, das andere gedacht. Ein Wort, das andere gedacht. Mitten ins Gesicht. Die Zunge. Augen hättest du zusammenfällt, in Grund und Boden. Wie plötzlich die Zunge brennt. Ein Wort, das andere gedacht, schon auf die Zunge. Mitten ins Gesicht zusammenfällt, in Grund und Boden. Das Wort, das die Zunge brennt. Die Zunge brennt. Mitten ins Gesicht, direkt in die Augen hättest du antworten schuldig. Frag nicht, wie plötzlich die Zunge brennt. Ein Wort, das andere gedacht, schon auf die Zunge. Mitten ins Gesicht zusammenfällt, in Grund und Boden. Das Worte das. Die Zunge brennt. Mitten ins Gesicht, direkt die Augen hättest du antworten schuldig. Wie plötzlich die Zunge brennt. Ein Wort, das andere gedacht, Worte das. Mitten ins Gesicht, direkt zusammenfällst du an Boden. Das frag nicht, plötzlich. Ein Wort, die Zunge gedacht. Mitten zusammen ins Gesicht, in Grund, Augen, in Grund, und Boden, schuldig, in Grund, wie und plötzlich die Zunge brennt. Ein Wort, das andere gedacht, dass die Zunge das mit Gesicht zusammenfällt, direkt die Augen hättest du antworten schuldig. Frag dich, wie plötzlich die Zunge brennt. Ein Wort, das andere ins Gesicht, direkt schon auf die Zunge, mit ans Gesicht zusammenfällt, in Grund und Boden. Dass nicht die Zunge brennt. Ein Wort, das andere gedacht, schon auf die Zunge, mit ins Gesicht zusammenfällt, direkt auf die Zunge. Antworten, antworten, antworten. Schuldig, schuldig, schuldig, schuldig, schuldig, schuldig, schuldig. Schuldig, frag nicht, wie die Zunge brennt. Ein Wort, das andere gedacht, plötzlich die Zunge brennt. Mit ins Gesicht zusammen, gedacht, auf die Zunge. Boden, ins Gesicht, in Grund und Boden. In Grund und Boden. In Grund und Gesicht. Boden. Augen hättest du und an Boden. Ich frag Grund, wie plötzlich Boden. In ein Wort, das andere. Boden. Die Zunge mit ins Gesicht zusammen. Das Worte, das. Das Worte, das. Dass die Zunge brennt. Die Zunge mit die ins Zunge, Gesicht direkt die Augen Zunge, du brennt an mit ins schuldig frag die Augen plötzlich die Zunge brennt ein Wort das andere gedacht die Zunge mit Zunge sieht zusammen ins Gesicht zusammen von Boden das Grund und Boden dass die Zunge brennt das mitten ins Gesicht direkt die Augen hättest du die Augen schuldig frag wie nicht die Zunge brennt ein Wort das andere gedacht mit der Zunge mit Gesicht zusammen in Grund Boden das die Zunge mitten ins Gesicht direkt die Augen hättest mitten ins Gesicht direkt die Augen hättest du antworten schuldig das andere gedacht plötzlich mitten ins Gesicht frag nicht wie das andere Gesicht mit der Zunge Gesicht die Augen direkt zusammen in Grund Boden das plötzlich die Zunge brennt die Zunge brennt das andere gedacht mitten schon ins Gesicht direkt die Augen hättest du antworten schuldig frag nicht wie das andere plötzlich die Zunge brennt ein Wort das andere gedacht nach die Zunge auf mit Zunge mit Gesicht zusammen in Grund und Boden das Worte das die Zunge brennt Yo,

Thank you. Thank you. Thank you. Oh, Thank you. Thank you. Thank you.